Augenblick. Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen? Wie kann man jemand so